dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen, so müssen Herz und Mund den Heiland frei bekennen. Ja, Mensch, dein ganzes Leben muss von dem Glauben Zeugnis geben. Christi Wort und Lehre auch durch ein Blut versiegelt sein, so gib dich willig drein. Denn dieses ist der Christenkron und Ehre, dieses ist der Christen Kron und Ehre, der Christen Kron und Ehre. Indes mein Herz bereite noch heute dem Herrn die Glaubensbahn und räume weg die Hügel und die Höhen, die ihm entgegenstehen.